bin unter Holz. Grinz, Kranz, Grunz, ich hab zwei große Haue. Oh, und darauf bin ich stolz. So, wollen wir mal sehen, was so abgeht im Revier. Kranz, Grunz, Grinz, freut sich geiler Kalle. Kranz, Grunz, Grinz, wenn er Sophie sieht. Kranz, Grunz, Grinz, sie ist ne super Wildsau. Oh, ich bin total verliebt. Pitsche, pitsche, patsch, zurück und vor, mit der Nase in den Matsch. Mmh, ja, ha, ha, ha. Mmh, das macht Spaß. Ha, ha, ha. Grunz, Grinz, Kranz, Monster, geiler Kalle. Grunz, Grinz, Kranz, wenn er Hunger hat. Grunz, Grinz, Kranz, ich futter ein paar Knollen. Kommt mein Freund der Oskar, geht es ab in den Morast. Und dann suhlen wir uns mit viel Gegrunz, solange es uns beiden passt. Ja, ja, das macht tierisch Spaß. Ja, und wie? Grinz, Kranz, Grunz, schnarcht der geiler Kalle. Grinz, Kranz, Grunz, in der dunklen Nacht. Grinz, Kranz, Grunz, doch schon am frühen Morgen. Oh, oh, oh, da bin ich wieder wach. Tarala, tiralali, hier ist Kalle, euer Borstenvieh. Tarala, tiralalo, euer Kalle gibt ne Schweineshow. Von links nach rechts und pitsche, pitsche, pitsche.